You're listening to Rap. Die rappen von Bling und Huren, fick die kurz. All diese Rapper sind nur Witzfiguren. Ja, die rappen von Doppel-DT2. All diese Penner haben ne Bitch-Statur. Links, rechts, Jab, Hook, die kriegen zwei Packungen Tupac Shakur. Für Fame machen sie die Backen breit. Bartrasur, du siehst wie der Bratan auf Absinth absinkt, auf Absinth Lass fickt, auf Absinth was bringt, auf Absinth Gras kifft und dabei einser Notenbank, Checker Bank nur edle und ich eklige aus Dschungelcamp. Cruise durch die Street, chill ich im BMW High, sehe Bitches nass auf Streife, RTL2. Der Läufer verteilt Züge, als wäre beim Schachsport. Spiel mal weiter Fortnite, doch ich bin in der Nacht fort. Checker schreibt Papas, es wird gefährlich, wenn er schießt. Es ist wie RB Leipzig, es wird gefährlich, wenn er schießt. Im Internet hat jeder so viel Bares liegen, doch es ist wie Madrid. Ihr seid real in Krise. New Era Snapback, Skin bin in M6, Lab Dance, Bane Face, Bitch, mach mein Pancakes, russische Fanbase, Kante wie Rampage, Kach, Bass, chillen, Backstage, Brat. Es gibt kein Cent für Vaterstaat, Vaterstaat, Vaterstaat. Slaven, Wobben, Hammer, Hart, Best mit dem Land. Mach mir mein Kopf frei, mehr rauchen, Sweet Eyes beim Schornstein, schon geil, voll high. Zieh mir die Bahn rein, bei Beef gegen uns siehst du dein Kokain. Doch scheiß, mal auf Mucken, denn jetzt ist Songtime. Mach den Track ganz chillig an und bump ihn online. Und während ihr zu Hause hockt und denkt, ihr wird Jackie Chan, chillt deine Bitch bei mir und lutsch mir für ne Jackie Chan. Ich geb ihr richtig dreckig, filme mit der Handycam und sie verliert sich selbst. Lose yourself, Eminem. Codein macht die Sprite lila. Ich bin wieder so high, Digga. Flieg im Himmel wie ein Heiliger. Ich bin in einer anderen Reimliga. Du willst so sein wie ich, doch du bist peinlicher und frisst Bleistricher. Damals liefen Kinder ganz gechillt im Pampers. 10 Jahre später fühlen die sich Gangster mit nem Pep-Schwanz. Blackjack und Pokern, machbarer in Miami Lounge. Meine Line so fett, du hörst da Ali Boumaye heraus. Gangster Sound aus Schiebedach, bang deine Bitch in 7a. Bin wieder da, mach nicht auf Satrix, allerhöchstens Fila Wan. Komm mit Artyom und Dima, immer Bina Bima. Sie rappen vom Handeln, doch du siehst bei keinem Dealer lila. Leute fragen mich, Checker, wieso rappst du primitiv? Gegenfrage, wieso passt mein Arm in deine Skinny Jeans? 21 Uhr vom Club, wir ballern uns Feigling. Rapper können nicht im Tempo kommen, als wären sie ein Kleinkind. Tschüss.